ging ab. Reg nicht, du Spast, wegen solchen Leuten schiebe ich Hass. Verpisst euch, Mann, bounce dein Sound an. So ein Style kommt ihr nie ran. Kurz gesagt, fickt euch, Mann. Scheiße auf euch und den Erfolg. Ihr bleibt drei Spasten und könnt machen, was ihr wollt. Hey Bushido, jeder den ich kenne, lacht dich aus. Ich bin mir sicher, dass du all deine Platten selber kaufst. Hört uns an, wir sind dran, die besten Rapper aus Deutschland. Patte und Bray, bomben euch weg, ihr Fotzen habt am Arsch geleckt. Ha! Ihr drei werdet gefickt. Ha! Seid peinlich, ich glaub es nicht. Ha! Auch Styles sind billig. Ha! Wir brechen morgen weg. Flair, mach nicht so, du weißt doch genau, Bushido ist tot. Alle hassen ihn so sehr, Elektro-Ghetto ist er nicht mehr. Ihr könnt sehen, zwei No-Names haben es drauf und kein Problem, euch zu dissen. Jeder will wissen, was passiert, wir werden euch blamieren. Scheiß auf Geig, BMW, ich geh zu Fuß durch eure Stadt. Hab kein Respekt, was macht ihr gar? Es ist kein Rap, das letzte Album war nur schlecht. Seht es doch ein, eure Zeit ist vorbei. Bushido, Flair und K, macht Platz für Paco und Bray. Ha! Ihr drei werdet gefickt. Ha! Seid peinlich, ich glaub es nicht. Ha! Eure Styles sind billig. Ha! Das ist unser Blut, unser Herz, unser Schmerz. Bushido und Flair, Cake. Ihr habt es jetzt gesehen, 2010, Patte und Brain.